Ja. Können wir anfangen? Guten Tag. Schönen Mein guten Name Tag. ist Hakim Özoglu. Ich bin hier der zuständige Arzt. Bevor wir anfangen, muss ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Ist das okay für Sie? Ja, natürlich. Okay, zuerst, wie heißen Sie? Ich heiße Paul Müller. Okay. Paul Müller. Herr Müller, könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Paul mit P-A-U-L. Okay. Und Müller, M-Ü-L-L-E-R. E-R, okay. Das ist klar. Wie alt sind Sie, Herr Müller? Ich bin 68 Jahre alt. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Am 18.09.53. Wie viel wiegen Sie und wie groß sind Sie? Ich bin 1,74 groß und wiege 83 Kilo. Okay, 1 Meter, 77, oder? Nee, 74. 74, okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin jetzt Rentner. Rentner. Mhm. Und vorher, war ich in der Verwaltung angestellt. Ich habe im Büro gearbeitet. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, Kinder habe ich und sogar schon ein Enkelkind. Ah, okay. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei Kinder. Die sind natürlich jetzt erwachsen, ne? Und, und eben ein Enkelkind. Herr Müller, was führt Sie zu uns und was kann ich für Sie tun? Ja, also ich habe an meinem Bein so eine offene Stelle, die habe ich eigentlich schon ganz lange. Aber jetzt mit einmal wird die verändert, die sich wird größer und mit einmal kommt da auch so eine bräunliche Flüssigkeit raus und ja, das Bein ist auch mit einmal angeschwollen und sieht einfach nicht gut aus. Da habe ich jetzt gedacht, ich muss das doch mal jemandem zeigen. Seit wann haben Sie? Sie haben gesagt, seit langem, aber... Ja, das ist bestimmt schon ein Dreivierteljahr. Also, ja, so lange habe ich das schon. Schon seit dem Frühjahr. Aber das war noch nie so schlimm wie jetzt. Okay. In welchem Bein, Entschuldigung? Am rechten Bein, und zwar... am Innenknöchel. Innenknöchel auch. Okay. Und also das ist schon sehr schmerzhaft und die Schmerzen, die strahlen eigentlich so in den ganzen Unterschenkel rein, sodass ich auch jetzt eingeschränkt bin beim Laufen und so und ja, das wird richtig unangenehm. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark Schmerzen entspricht? Ja, ich denke bestimmt bei 5. So in der Mitte. Also sie sind nicht unerträglich, aber sie sind halt ständig da, ne? Okay. Und gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verschlechtert? Ich überlege gerade, ja, ich glaube, wenn ich das Bein ein bisschen hochlege, dann habe ich das Gefühl, ist das für einen Moment besser. Und wenn ich jetzt lange unterwegs bin oder so und viel auf den Beinen, dann sind die Schmerzen stärker. Gab es irgendwelchen Insekt bis oder ich kann kann mich nicht erinnern, dass mich da irgendwas gebissen hat oder vielleicht habe ich mich so minimal angestoßen oder so, aber wie das angefangen hat, weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja auch schon so lange her. Und das wollte halt überhaupt nicht zuheilen. Und jetzt wird es mit einmal so schlecht. Und deswegen habe ich halt gedacht, dann muss ich jetzt mal kommen. Ja. Aber Sie haben ja schon eine gute Entscheidung getroffen und zu uns gekommen. Sie sind zu uns gekommen. Okay. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Ja, also mir ist halt auch aufgefallen, dass das Bein so ein bisschen spannt jetzt, ne? Und dass das so dick geworden ist, ne? Dass ich so ein bisschen Druckgefühl da drauf habe. Und die Haut sieht auch ein bisschen dunkel verfärbt aus. Also die sieht nicht so, das ist aber jetzt neu, das war nicht schon die ganzen Monate so. Okay. Gibt es auch Hautrötung oder nur dunkel verfärbt? Ja, also der ganze Knöchelbereich ist eigentlich eher so dunkel und die direkte Umgebung, wo da diese offene Stelle ist, das ist natürlich auch gerötet. Okay. Haben Sie Fieber oder haben Sie Fieber gehabt? Ist mir nicht aufgefallen, ne? Ich fühle mich nicht fiebrig. Okay, ist Ihnen übel? Oder haben Sie erbrochen? Nee, würde es mir nicht. Nee, nee, nee. Okay, möchten Sie etwas Ihren aktuellen Beschwerden hinzufügen oder das war's? Das ist eigentlich das, weshalb ich jetzt hierher gekommen bin. Genau, ja, Okay. weil diese offene Stelle immer schlechter wird statt besser. Und ja. Dass mir da mal gucken, was man dagegen tun kann. Okay. Entschuldigung, ich habe vergessen. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Gegen Tabletten habe ich da nicht Schmerzen? eingenommen, nein. Keins. Kann man dagegen Tabletten einnehmen? Wüsste ich nicht. Nö, nö. Habe ich aber auch nicht gemacht, nee. Okay. Jetzt möchte ich ein paar Fragen nach Ihrer Krankengeschichte stellen. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit? Ja, also mein Blutdruck ist schon seit 10 Jahren erhöht, ne? Okay. Und ja, ich trage seit einigen Jahren ein Hörgerät und da habe ich immer mal so Mittelohrentzündungen. Und das kommt halt immer wieder. Und vor 3 Wochen war das zuletzt, dass ich da Probleme hatte mit dem Ohr. Ja, und sonst, ja, das ist vielleicht noch wichtig, dass ich vor 5 Jahren meine Thrombose im rechten Bein hatte. Vor 5 Jahren hatten Sie Thrombose im rechten Bein. Genau. Sind Sie schon mal operiert worden? Nein, bisher noch nicht. Noch gar nicht. Okay. Okay. Leben Ihre Eltern noch? Ja, also meine Mutter ist hochbetagt, aber mein Vater lebt nicht mehr. Leidet Ihre Mutter an irgendwelchen Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, sie hatte eine Darmerkrankung, hat vor 8 Jahren einen künstlichen Darmausgang bekommen. Aber jetzt ist sie auch ja schon so hinfällig und wird im Pflegeheim betreut. Und mein Vater ist schon lange gestorben. Woran ist er gestorben? Wissen Sie? Ja, der hatte eine Krebserkrankung, da waren irgendwie die Gallenwege, da hatte der einen Tumor. Okay. Und wann ist er gestorben? Mit Das ist welchem 10 Jahre Demenzen? jetzt her. Vor 10 Jahren. Okay. Und Entschuldigung, wie alt ist Ihre Mutter? Ja, die ist, jetzt muss ich eben rechnen, die ist ja, 89 ist sie. Und Sie haben gesagt, Darmerkrankung, aber wissen Sie genau, was hat Was sie? genau, was sie da hatte, weiß ich nicht, nee. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, Okay. ich Und habe sind keine. Ihre Ich bin Kinder gesund? Einzelkind. Bitte? Sind Ihre Kinder gesund? Meine Kinder? Ja, Ja. die sind gesund. Ja, okay, Gott sei Dank. Okay. Und haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Ja, manchmal kann ich nicht so gut schlafen, aber ja, Schlafstörung, genau, ja. Also ja, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, weil ich meine Frau betreue. Die hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt und sitzt im Rollstuhl jetzt. Okay. Und wenn die also nachts mal irgendwie zur Toilette muss oder so, dann muss ich ihr halt helfen und dann muss ich immer aufstehen. Und dadurch schlafe ich natürlich auch nicht so gut, weil ich auch immer horche, braucht sie irgendwas und so, ne? Ja, ich verstehe Sie ganz gut. Okay. Ist Ihr Appetit gut? Eigentlich ja, doch. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Ja, Wasser lassen geht zum Glück okay, aber ja, beim Stuhlgang habe ich gelegentlich Verstopfung. Okay. Nehmen Sie dagegen etwas ein? Nee, also meistens mache ich so Natursachen, dass ich, was weiß ich, Leinsamen einweiche oder getrocknete Pflaumen und dann ja, kann ich mir damit ganz gut helfen. Okay. Und seit wann haben Sie diese Probleme? Ach, bestimmt schon 10 Jahre. Und Herr Müller, fühlen Sie sich gestresst oder niedergeschlagen? Ja, manchmal ist das natürlich mit meiner Frau schon eine Herausforderung, dass ich sie halt versorgen muss und dass ich auch dann im Haus viel Arbeit machen muss, die sie früher gemacht hat. Aber Ja. ja, grundsätzlich bin ich ja Rentner und habe nicht mehr so viel um die Ohren. Okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja klar, gegen den Blutdruck muss ich ja was nehmen. Ne? Ich nehme HCT25, eine morgens. Dann nehme ich, Entschuldigung, was bitte? nehmen Sie ein? Entschuldigung, ich konnte akustisch nicht verstehen. HCT, HC. HCT25. Okay. Dann nehme ich Zofenopril, eine morgens und eine abends. Und dann nehme ich auch noch ASS 100, eine am Tag. Morgens oder abends? Mittags. ASS. Mittags nehme ich die. Mittags. Okay. Und HCT? Wie viel Mal am Tag? Nehme ich morgens. Okay. Herr Müller, rauchen Sie? Ja, seit 18 Jahren rauche ich schon nicht mehr. Da bin ich sehr stolz, dass ich das irgendwann mal geschafft habe. Aber davor habe ich schon ja, viele Jahre ein Päckchen am Tag geraucht. Okay. Wissen Sie genau, wie lange? Ja, von 20 bis 50, also 30 Jahre habe ich geraucht, ne? Aber jetzt eben schon lange Zeit nicht mehr. Okay, das ist ja gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, also gelegentlich trinke ich mal ein Bier. aber nicht regelmäßig. Eigentlich. Okay. Nehmen Sie sonstige Drogen? Also hören Sie mal, nein, nein, nein. Ich bin ein alter Mann, ich nehme nicht solche Sachen. Okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ja, tatsächlich muss ich aufpassen. Ich darf also keinen Fisch, keine Meeresfrüchte essen. Da hatte ich schon mal so einen anaphylaktischen Schock. Da muss ich also wirklich aufpassen. Bei Handcreme bekomme ich manchmal so einen Hautausschlag. Da kann ich nur ganz bestimmte Sachen benutzen. Okay. Okay, Herr Müller, jetzt bin ich mit den Fragen fertig. Möchten Sie etwas fragen oder hinzufügen? Eigentlich, ja, jetzt möchte ich nur gerne wissen, was Sie mir vielleicht empfehlen, was ich tun soll, damit diese Wunde zugeht. Deswegen bin ich ja hier und was wir gegen die Schmerzen machen können. Ja, natürlich, natürlich. Sie haben nicht. Und wie gesagt, ja, es ist schon gut, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, wir geben unser Bestes, um die Ursachen Ihrer Beschwerden herauszufinden und sie bestmöglich zu behandeln. Aber es ist zu früh, etwas Konkretes zu sagen. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen und dann nehme ich Ihnen Blut ab. Und ich mache bei Ihnen einen Ultraschall von Ihrem Bein, rechtem Bein, und eine Röntgenaufnahme von Ihrem Bein und dann können wir genauer besprechen. Okay, gut. Und ja, ich ordne ein Schmerzmittel sofort für Sie an. Ja, das ist sehr gut, ja. Okay, jetzt können Sie im Wartezimmer Platz nehmen. Ja, dann Und warte dann, ich da auf Sie. Gut, ja, und danke. dann bin ich wieder gleich bei Ihnen. Super. Okay. Okay. Ja, gibt's ergänzende Fragen von irgendjemandem? Darf ich etwas fragen? Immer. Hallo, Fatma. Hallo, guten Abend. Guten Fühlt Abend. sich Ihr Bein warm an? Oh, gute Frage. Ich glaube nicht. Also wärmer als das andere. Dass das rechte wärmer als das linke ist. Noch eine Frage. Ja. Sie haben gesagt, vor 5 Jahren haben Sie Ihr rechtes Bein eine Thrombose gehabt. Und ich würde gerne wissen, haben Sie damals das behandelt? Und wie waren Sie das behandelt? Waren Sie im Krankenhaus oder? Gut, ja. Ja, kann ich was zu sagen? Ich habe natürlich seinerzeit Heparin bekommen und dann Marcomar für ein halbes Jahr. Und ich habe auch einen Kompressionsstrumpf getragen für ein halbes Jahr. Das war eine Unterschenkelvenenthrombose und da bin ich behandelt worden, aber seitdem habe ich mich da nicht mehr drum gekümmert. Damals hatten Sie Atemprobleme? Nein, war Okay. nur beschränkt auf die Nein. Beinvenenthrombose. Okay, danke. Und ich habe eine Frage. Sie haben schon gesagt, Sie haben Ausfluss aus der Wunde bemerkt. Wie sieht der Ausfluss aus und wie ist der Ausfluss über oder Ecke? Wie ist der Ausfluss? Das letzte habe ich nicht verstanden. Wie sieht der Ausfluss aus? Eitrig oder klar oder Richter Ausfluss Ecke. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ja, genau. Riechend habe ich jetzt nicht beschrieben, aber also ich weiß, dass es eine bräunliche Flüssigkeit ist. Gelblich steht da nicht, bräunlich steht da. Aber ich vermute mal, es riecht auch nicht gut. Weiß ich aber definitiv nicht. Okay. Ja. Okay, ich glaube, wir können, oder? Dass wir weitermachen mit der Präsentation zum Oberarzt, ja? Ja, okay. Oder ist noch nicht so weit? Wie bitte? Oder bist du noch nicht so weit? Nein, wir können machen, aber ich brauche 1-2 Minuten. Ja, alles gut. Ja. Dann trinke ich so lange noch einen Schluck. Okay. Der Patient sitzt ja gut im Wartezimmer. Ja. So, jetzt geht's los. Hallo, Frau Oberstin. Ja, hallo. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Wen haben Sie denn gesehen? Erzählen Sie mal. Okay. Die Patientin heißt, Entschuldigung, einen neuen Patienten. Einen Patient. Der Patient heißt Paul Müller. Er ist 68 Jahre alt. Er ist Rentner, verheiratet und hat 2 Kinder. Er kam heute zu uns wegen Ödeme und eine offene Stelle im rechten Bein. Und es gibt bräunliche Humor in dieser Stelle. Er leidet unter auch Schmerzen im rechten Bein. Wo ist denn die offene Stelle lokalisiert? Er hat gesagt, im rechten Innenknöchel, Unterschenkel, ja, Innenknöchel. Mhm. In der Umgebung von dieser offenen Stelle gibt es Erythem, aber die Malleolus medialis und die Umgebung ist dunkel verfärbt. Er hat, wie gesagt, auch Schmerzen und die Schmerzen strahlen auch in Unterschenkel, in ganzen Unterschenkel. Er hat keine Verletzung oder keinen Insekt genannt und er hat gesagt, diese Stelle gab es seit langem. Jetzt schlimmer geworden. Wie lange hat er die offene Stelle schon? Er hat gesagt, seit dem Frühjahr. Also, seit ein paar Monaten. Und seit wann hat er sich verschlechtert? Ich habe das verpasst, ich glaube, aber... Okay, seit einigen Tagen. Seit ein paar Tagen, ne? Ich glaube. Ja, er hat gesagt, seit einigen Tagen. Okay, gut. Ja. Gut. Okay. Er hat kein Fieber. Die Fragen nach Fieber, Nausea oder Vomitus, Nausea und Vomitus wurden verneint. Er bewertet die Schmerzintensität mit 5 auf der Schmerzskala von 1 bis 10 und Wenn er sein Bein hochlegt, wird es besser oder geht es ihm besser. Und wenn er zu viel geht oder läuft, wird es ihm schlimmer oder geht es ihm schlimmer. Schlechter? An wesentlichen Vorerkrankungen leidet er seit 10 Jahren arterielle Hypertonie. Seit einigen Jahren trägt er ein Hörgerät und bekommt er häufig Otitis media. Und vor 5 Jahren hatte er Thrombose in seinem rechten Bein. Er wurde nie operiert. Familienanamnese ergab. Mutter ist vor Mutter lebt in Pflegeheim und vor 8 Jahren Iliostoma gehabt. Und Vater ist an Cholangiokarzinom vor 10 Jahren gestorben. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnie und Obstipation. Er fühlt sich gestresst wegen der Pflege seiner Frau. Was ist mit der Frau? Seine Frau hatte vor 2 Jahren Myokardinfarkt und jetzt ist sie im Rollstuhl. Und, da hat er natürlich viel zu tun, ja. Er kümmert sich um seine Frau. Als Medikamente nimmt er Hydrochlorothiazid, 25 Milligramm, einmal morgens, Fenopril, einmal morgens und einmal abends, und Aspirin, 100 Milligramm, mittags, einmal morgens. Er ist seit 18 Jahren Nichtraucher und Nikotinabusus von 30 Jahre lang ein Päckchen an. Und er gibt einen gelegentlichen Alkoholkonsum von ein Bier. Und die Frage nach Drogen wurde verneint. Er hat Fischallergie. Und reagiert darauf an Anaphylactic Shock, mit Anaphylactic Shock. Und er hat auch Allergie gegen Handcreme und reagiert darauf mit Exanthem. Ah ja, sehr gut. Gut, ja, was ist denn jetzt Ihre Vermutung, was dem Menschen fehlt? Ja, die bisherigen anamnestischen Angaben deuten am meisten auf eine Thrombophlebitis hin. Weil dafür sprechen Ödeme im rechten Bein, Erythem und bräunlicher Humor. Ja, aber der hat eine offene Stelle. Okay. Dann eine Hautentzündung, aber was hat er? Wie nennen wir denn so ein richtiges Loch im Bein? Postthrombotisches Syndrom? Möglicherweise ist es das, ja, aber wie manifestiert sich das denn jetzt? Es kam eben schriftlich rein. Weiß ich, hast du gesehen? Chronische venöse Insuffizienz? Ja, die hat er natürlich. Ja. Der hat ein postthrombotisches Syndrom. Postthrombotisches Syndrom. Das heißt Ulcus cruris? Das heißt Ulcus cruris. Ja, natürlich. Ja. Richtig. Gut. Ja, und in diesem Fall eben speziell ein Ulcus cruris venosum. Das ist unsere Verdachtsdiagnose. Ne? Gut. Und was könnte es unter Umständen noch sein? Wenn, ja, wenn wir jetzt vielleicht auch ein bisschen die Vorgeschichte vernachlässigen würden, was könnte es differenzialdiagnostisch noch sein? Erysipel oder Zellulitis? Zellulitis? Ja. Okay, ja, also Erysipel, ja, das, aber das, dazu passt ja die offene Stelle nicht. Ja. Wenn es kein venöses Ulkus wäre, was könnte es dann noch für eins sein? Arteriosum? Pardon, nochmal bitte? Arteriosum. Ja, genau, genau, ein arterielles. Arterielle oder diabetische Ulkus. Und ein diabetisches, genau, ein diabetisches Fußsyndrom. Kann man auch nicht ausschließen. Wir wissen zwar nichts von dem Diabetes von diesem Patienten jetzt und auch in der Familienanamnese kommt irgendwie kein Diabetes vor, aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Und gut, und dann noch ganz exotisch, das ja, muss man aber wahrscheinlich dann auch nach der klinischen Untersuchung ins Auge fassen. Was könnte es schlimmstenfalls noch sein? Squamous cell carcinoma. Ja, genau, ne, dass er einen Hautkrebs hat. Ja. Ja. Außerdem pyoderma gangrenosum. Libidoid vaskülit, ja. Zitretin Ambein auf, ja. Jetzt wird sehr speziell. Fatma ist Hautärztin, ne? Ja. Ja. Osteomyelitis können wir sagen. Osteomyelitis. Da wären ja die Knochen betroffen. Ja. Ne? Also, die Wunde ist sehr tiefe, aber. Ja, ja, ich meine, man sieht das ja schon manchmal, ne, dass man ja Wunden hat, wo man bis auf den Knochen durchgucken kann. Mhm. Aber so schlimm ist es bei mir, Gott sei Dank. Ja, ja. Ja. Gut. Ja, was machen Sie denn jetzt, um rauszufinden, was mit dem Patienten ist? Was machen Sie, wie gehen Sie vor im Weiteren? Okay. Ja, ich würde nach der körperlichen Untersuchung und Blutabnahme eine Sonographie. Ja, was machen Sie denn bei der körperlichen Untersuchung? Wonach gucken Sie denn da? Ah, besonders. Körperliche Untersuchung. Okay. Die Pulse. Yes. Am Fußgelenk. Und, Wie heißen die beiden? Wie bitte? Ja, welche Fußpulse tasten Sie? Arteria tibialis. Posterior und ADP Arteria dorsalis pedis. Ja, ja, die beiden. Und na, so, gut. Und ja, was machen Sie da noch? Und ich untersuche die Ödeme. Ja, genau. Ja, ich palpiere und ich gucke, ob es wegdrückbar ist. Und gut. Also und dann machen Sie Labor und was machen Sie an technischen Untersuchungen? Sonographie des Beins. Yes. Also Doplex Sonographie eigentlich. Duplex. Genau. Ja, und wonach gucken Sie dann? In der Sonographie oder? Ja, wonach gucken Sie beim Duplex, genau, in der Sonographie. Ah, okay. Die Durchblutung ja, von diesem Bereich? Ja, Venösenfluss und, ja, und Arterienfluss. Und beim Labor, worauf achten Sie da? Was haben Sie da angekreuzt? Okay. Blutbild und Entzündungsparameter, wie CRP oder ja. Nochmal bitte? Also großes ich hab, Blutbild ich und. Blutbild, Entzündungsparameter und danach? Ich habe gesagt, Entzündungsparameter wie CRP. Achso, ja, genau. Ja. Und was noch? Also, wenn wir über die durchgemachte Thrombose nachdenken. Na, die Dedimere. Ja, Und wenn wir über ein diabetisches Fußsyndrom nachdenken? HbA1c? Ja, oder Glucose erstmal. Oder Glucose. Ne? Ja, HbA1c, ja, genau. Ja, das ist doch schon mal schön. Gut, ja, da haben wir den Einblick. Und ja, was würde man denn noch machen, wenn man jetzt eine offene Stelle hat am Bein? Labortechnisch. Labortechnisch. Man kann Kultur durchführen. Sehr gut. Ja. Zuerst Debridement. Ne? Ja, bitte? Zuerst Debridement. Debridement. Debridement, ja. Ja. Ja, macht man nicht erst den Abstrich, bevor man poolt? Wie bitte? Macht man nicht erst den Abstrich diagnostisch, bevor man anfängt, da zu debridieren? Man macht doch erst den Abstrich diagnostisch. Ja, man kann einen Abstrich nehmen zum Labor, ja, um genau, Kultur zu machen. Das ja. Die, ja. Und wonach müssen die unter anderem besonders gucken? Was ist denn heute so ein Problem in Krankenhäusern? Also jetzt rede ich nicht von Corona. Vor der Corona meinen Sie? Vor Corona, ja. Vor Corona. Glaub, meinen Sie MRSA, oder? Ja, genau. Ja. MRSA, ne? Ja. Ja, ja, wenn nämlich zum Beispiel diese MRSA positiv wäre, haben wir ja das Problem, wir müssen den Untersuchungsraum dicht machen. Ja, ne? Ja, natürlich. Und müssen den Grund reinigen, ja? Das sind so, ja. So Geschichten, ja. Ja. Muss der Patient sofort in Isolationsraum oder? Also eigentlich, glaube ich, macht man im Vorfeld bei Verdacht auf MRSA, fragt man vorher Risikofaktoren ab. Ja, okay. Also zumindest ist das meine Erfahrung aus den Jahren im Krankenhaus. Wir haben tatsächlich in der letzten Zeit das so gemacht, dass wir Risikofaktoren für, wenn wir wussten, es kommt jemand mit offenem Bein, ja, mit dem Ulkus, das haben die ja, das wird ja angemeldet, warum kommt der Patient? Dann macht man die Abfrage und sagt, sind Sie in letzter Zeit im Krankenhaus gewesen, betreuen Sie eine pflegebedürftige Person, arbeiten Sie in der Krankenpflege, arbeiten Sie in der Landwirtschaft, was weiß ich, also den ganzen Fragenkatalog, ja, und wenn dann einer von den Punkten positiv ist, dann macht man erstmal Mund- und Nasenabstrich und nimmt praktisch einen Raum, den man hinterher sicherheitshalber dicht machen kann, ne? Damit man im Zweifelsfall das nicht weiterträgt, ne? Und dann müssen eigentlich auch die Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Schutz, Kopfhaube, Handschuhen, Schutzkittel die Untersuchung machen. Wird aber, glaube ich, weiß ich nicht, ob das tatsächlich immer noch so praktiziert wird. Vielleicht haben wir heute andere Sorgen, keine Ahnung. Ne? Ja. Aber zumindest ist das ein Aspekt, den man im Kopf haben muss. Ne? Offene Wunde mit MRSA. Gut, ja, dann haben Sie noch was, gesagt zum Patienten? Sie wollten den Röntgen. Was wollten Sie röntgen? Man könnte untersuchen, ob die Knochen betroffen sind. Okay, ja. Ja, aber ich glaube erst in zweiter Linie, ne? Ich glaube, erstmal ja. Ist das Duplex die Untersuchung der Wahl. Hm? Ja. Okay, gut. Wenn sich das jetzt also alles bestätigt, ja, der hat ein venöses Ulkus, ja. Wie ist denn dann die Behandlung von dem Patienten? Was machen Sie denn mit dem? Okay. Ich weiß nicht, Wunde nässt. Aber... Ich sag noch mal, die Wunde nässt. Was tut man denn dann, wenn die Wunde nässt? Ich denke. Marschiert er so wieder raus aus dem Krankenhaus? So wie er gekommen ist? Nein, ich glaube. Sondern? Der Patient muss im Krankenhaus bleiben, also aufgenommen werden und dann zuerst Antibiotherapie vielleicht. Je nachdem, wie der Abstrich ausfällt, ne? Ja. Aber muss der tatsächlich zwingend stationär aufgenommen werden? Ich weiß es nicht. Also eigentlich muss der nicht stationär behandelt werden. Aber was machen Sie denn? Der kann ja jetzt nicht so wieder nach Hause gehen mit seinem offenen Bein da, mit seinem Loch am Innenknöchel. Was machen Sie denn da drauf? Wir können die Wunde desinfizieren zuerst. Zum Beispiel, ja. Einen Verband und dann legen. Und das Ding nässt. Da kommt Flüssigkeit raus. So, also, was machen Sie drauf? Achso, Debridement? Ja, Debridement haben Sie schon gesagt, ja. Also, aber ja. Das, dann wird es ja auch nicht aufhören zu nässen. Ja? Da muss doch erstmal eine saugfähige Wundauflage drauf. Irgendwas, was die Flüssigkeit aufsaugt. Da gibt es auch so Superabsorber-Zeug. Ja? Okay, ja. Fragt man wahrscheinlich besser, ob das immer noch aktuell ist, dass man so silberhaltige Sachen zum Beispiel macht, weil die desinfizieren auch. Fatma? Ja. Richtig? Hydrogel und Silberzusatz, ja. Ja, siehst du, genau. Ja, genau. So was macht man. Und dann, was macht man noch? Wenn, also der hat da seinen Wundverband, super saugfähig. Und was kommt danach? Verbanden. Bitte? Kompressiontherapie? Yes. Verbanden. Ja, Kompressionsverband. Hm. Ne? Der kriegt einen schönen dreilagigen Kompressionsverband. Ja. Und wenigstens bis ja, Unterschenkel. Ne? Und wenn das dann dabei bleibt, wenn er da also klarkommt, dann muss er irgendwann einen Kompressionsstumpf kriegen. Hm? Also. Da gibt es spezielle Kompressionsstrümpfe, die noch so einen Unterstrumpf haben, der besser gewaschen werden kann. Die heißen Alzacare. Also ein Kompressionsstrumpf jedenfalls und darunter erstmal diese saugfähige Auflage. Ne? Gut, das ist das Mittel der Wahl. Muss der Bettruhe halten? Oder darf der rumlaufen? Ich denke, kann der Patient laufen. Der soll laufen, genau. Mobilisierung, ja. Genau. Ja, gut. Und wenn wir jetzt festgestellt haben, der hat tatsächlich, Krampfadern und schlechte Venenverhältnisse. Was ist dann auf Dauer das Mittel der Wahl? Was macht man dann? Ja, der Patient nimmt schon Aspirin. Das kann operiert werden, aber... Yes! Ja. Was machen wir denn da? Ich kann den Namen von der Operation nicht erinnern oder an den Namen. Ja, also man kann ja zwei verschiedene Sachen. Man kann entweder die Venen strippen, ja, oder man kann Sklerotherapie machen. Ja, Sklerotherapie. Oder so eine Verödungstherapie. Aber also wenn das kleine Dinger sind, kann man die veröden. Und die großen, wenn deine Stammvene betroffen ist, die, warte mal, wie heißt denn das noch? Die kann man auch lasern. Kann man mit Laser-OP auch machen. Estrippen oder lasern und die kleinen mit Sklerotherapie. Ne? Genau. Und damit müsste dann das Ulkus auch eine Chance haben, abzuheilen. Wenn da also praktisch die Grundlage entzogen wird, die Venenschwäche wird therapiert, die Wunde wird sauber gehalten und trocken gehalten, ja, und wird komprimiert, damit hat er eine Chance, dass das Ding zuheilt. Ne? Ja. Alles klar. Darf ich etwas sagen? Gerne, bitte. Wissen Sie, Madentherapie? Ja. Ja. Habe ich tatsächlich schon erlebt. Ja. Bei so ganz hoffnungslosen Patienten, wo die Wunden um nichts in der Welt zuheilen wollten, ja. Setzt man tatsächlich Maden drauf. Und das hat erstaunlich guten Effekt, aber es ist natürlich allein der Gedanke ein bisschen gruselig. Ja. das, was ich als noch relativ Neues gehört habe, ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich auch, Fatma jetzt, hast du gehört von Fischhauttransplantation? Es gibt tatsächlich ein Transplantat, was aus also echter Fischhaut hergestellt worden ist. Ich weiß nicht, welche Firma das macht oder so. Und das ist tatsächlich auch für so ganz hoffnungslose Fälle, wo großflächige Ulzera sind, die auch nicht mit Mesh zugehen. Ne? Das ist ja natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn man großflächige Ulzerationen hat, ne? Dass man ein Mesh aus dem Oberschenkel oder aus dem Bauch nimmt und damit abdeckt. Ne? Das ist eine Option. Aber da ist dieser Patient ja hier Gott sei Dank auch noch weit von weg. Der hat ja tatsächlich nur eine kleine offene Stelle am Bein, am Unterschenkel. Aber man kann sich das ja kaum vorstellen, was aus so Beinen werden kann, ja, wie die sich auch entwickeln, wenn die halt nicht therapiert werden. Und da ist dann irgendwann, wenn die Zeit zu weit fortgeschritten ist, muss man halt zu solchen relativ invasiven Maßnahmen greifen. Ne? Ja, und als das ist letzte Chance, ja. Ja, ja. Ja. Ja, und ist ja bekloppt, wenn jemand praktisch sich überhaupt nicht kümmert. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, denen ist es egal, was mit ihren Beinen ist, die gucken die auch nicht an. Und bevor man amputiert, ja, nach dem Motto, es ist alles total kaputt. Klar versucht man da erstmal mit allen Mitteln sonst irgendwas zu unternehmen, dass die Haut wieder dicht geht. Naja. Gut. Ja. Dann können wir unseren Patienten also nach Verband nach Hause schicken und geben ihm natürlich das Rezept mit für die Kompressionsstrümpfe, ja, damit er die regelmäßig trägt. Und er soll vielleicht zu seinem Hausarzt gehen, regelmäßig zum Verband wechseln, solange bis das Ding zu ist. Und Wiedervorstellung in was weiß ich, einen Monat oder so. Ja, ne? Ja. Alles klar. Okay. Gut. Ja, haben wir noch irgendwelche Ergänzungen oder Kommentare? Okay, wie geht es dir, Doktor? Besser. Besser. Wieso besser? Besser als vorher. Besser oder? Als letztes Mal. Achso. Okay, ja. Und nachher beim Vorgehen, da hat natürlich so ein bisschen der Background gefehlt. Ne? Ich weiß nicht, was hast du beruflich, in was für Abteilungen gearbeitet? Ich bin Allgemeinmediziner, aber ich bin kein Facharzt. Ja, ja ich gut, aber Allgemeinmediziner sehen ja auch irgendwann mal offene Beine in der Praxis. Da muss man einem doch eigentlich auch was zu einfallen. Ja. Ja. Ja, ja okay. Sie haben recht. Ja, klar, ich sage natürlich auch alle lange raus aus der Praxis, lieber Gott. Ne? Das ist ja, was man nicht alle Tage macht, was soll man dazu sagen? Ne? Gut, gut. Ja, ja ich gebe zu, dass das natürlich für mich auch so ein Bereich ist, wenn ich sonst von Medizin ja nicht viel Ahnung habe, aber in dem Bereich weiß ich ein bisschen Bescheid aus meiner Berufstätigkeit. Und deswegen konnte ich da natürlich auch viele lästige Fragen stellen. Gut, gut. Ja, dann können wir das für heute, glaube ich, beenden.